Bereits 1990 war Prophets erste Solo-CD erschienen, Brother Aldo. Er präsentierte ausführlich seine Freundin Stephanie Finch, die Harmony, die zweite Stimme oder nur mal Background-Sang. Kurios genug, das heute zu hören, da es vor 10 Jahren das vorwegnahm, was Emmylou Harris zwar bereits Ende der 60er, Anfang der 70er bei Gram Parsons gemacht hatte, es aber in den letzten 5 Jahren der 90er bis zum Perfektionismus trieb. Erfolgreich war Brother Aldo natürlich nicht. I think all the answers to that question are on the record. Hatte das Bob Dylan nicht auch immer gesagt, dass all die Antworten auf der Platte sind? Wir hatten keine Probleme damit, außer dass wir dankbar waren. Ich habe Mose Allison für 8 Leute spielen sehen in San Francisco und Ted Hawkins spielte auf der Straße in Venice mit einer Schar von 5 Leuten um ihn herum. Musik kann nicht ermessen werden nach solchen Termini und, um ehrlich zu sein, Musik als Berufung, das ist nicht etwas, was du dir aussuchen kannst. Manche verstehen das nicht. Wenn ich sage, Musik sei eine Berufung, die du dir nicht aussuchen kannst, meine ich damit, dass manche suchen und manche ausgesucht werden. Es ist an den Leuten, sich zu entscheiden. Wenn du die CD kaufen willst oder ich hier rüberkomme und davon erzähle und deine Freunde sie anhören, das ist gut. Ich fühle mich glücklich damit. Ich meine, ich hätte nie gedacht, mit Rock'n'Roll meinen Lebensunterhalt zu machen. Ich habe niemals damit gerechnet, dass ich hier, wir sind in Hamburg, dass sich hier in Hamburg irgendjemand 2 Fliegenschüsse dafür interessiert. Das ist wahrscheinlich eine der besten Dinge, die ich in meinem Leben hatte. You know, because I made music for myself. Er macht die Musik für sich selbst. Ich hatte eine Band in San Francisco, als ich Dan Stewart damals traf. Ich war die Vorgruppe und Dan erzählte später, dass er nur gedacht hätte, Mann, ist der unhip. Weil er vermutete, wir seien psychedelisch, trashy und wirklich trendy unten in L.A. und klingen würden wie die Eagles oder so. Aber er meinte, wir fanden dich so unhip. Und das war ein Glück für mich, dass ich es eben nicht war. Barcots spielend, meiner Mami und meinem Papi hinterherheulend und auch darüber, wie beschissen das Land ist. Ich bin kein Post-Punk-Spieler nie gewesen. Das Größte für mich am Punkrock war, dass in San Francisco Clubs aufmachten, ich mit 16 eine Band mit ein paar Freunden starten konnte und wir schrieben Songs. Das war das Beste, was ich aus dem Punkrock entwickelte. Ich glaube allerdings auch nicht, dass Rock'n'Roll die Wahrheit ist. Rock'n'Roll ist ein Spiel, das uns aus den Händen geglitten ist. Well, no, I don't think that Rock'n'Roll is the truth, you know. I think Rock'n'Roll is very much of a sleight of hand kind of game, you know. Feel good about yourself. It's very bland and it's like non-offensive. Fühl dich gut mit dir selbst, so einschmeichelnd und unoffensiv und verführerisch für die Leute. Das ist nie und immer die Wahrheit. Und je näher sie der Wahrheit kommen wollen, desto größere Ärsche machen sie aus sich selbst. Da machen heutzutage einige CDs und sagen, oh, wir können dies nicht tun, wir können das nicht tun. Sie reden darüber, als sei es unmoralisch. Aber Rock'n'Roll hatte nie etwas mit Moral zu tun. Rock'n'Roll ist ein verfickter Schwindel. Mann, ich komme mir vor, als mache ich großen Unsinn. Und wenn ich das hier nicht machen würde, würde ich vielleicht alten Damen das Geld aus der Tasche ziehen, indem ich ihnen Tanzunterricht gäbe. Es ist ein Skandal, es ist ein Schwindel, aber er bedeutet mir einiges. Und wenn ich mich darüber auslasse, werde ich manchmal anmaßend, weißt du? It's a scam. It's a swindle. But it means a lot to me. And I can't really go into it without sounding pretentious, you know.